Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Three amazing people are in the studio. Drei wunderbare Personen sind im Studio. Father, Son and Holy Spirit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. If they wouldn't be here, it would make no sense if they would be here. Wenn sie nicht hier wären, würde es keinen Sinn machen, hier zu sein. So, I have not invited the Holy Spirit and Jesus and the Father to be here. Ich habe den Heiligen Geist und Jesus und den Vater nicht eingeladen, hier zu sein. Because they invited me to be here. Denn sie haben mich eingeladen, hier zu sein. Have you ever thought about that? Hast du schon einmal darüber nachgedacht? You do what you want and then you invite them. Wir tun, was wir wollen, und dann laden wir sie ein. That's a very wrong way to live life. Das ist eine sehr falsche Art, sein Leben zu führen. We have to do what they invited us to. Wir müssen tun, wozu sie uns einladen. And I'm doing these lives because God told me to do them. So he invited me. Und ich mache diese Lives, weil er mir gesagt hat, dass ich sie machen soll. Das heißt, er hat mich eingeladen. And he invited Debbie too. Er hat auch Debbie eingeladen. And Gracie. Und Gracie. I'm very, very glad we can be back. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir zurück sein können. We're just gonna wait for a minute for people to come in. Wir warten noch eine Minute, dass die Leute reinkommen können. YouTube is working. YouTube funktioniert. I'm sure it's gonna be an amazing time. Und ich bin sicher, es wird eine fantastische Zeit. Last Thursday, when we did our very first of our prophetic lives, Gracie and me. Letzten Donnerstag, als Gracie und ich unser allererstes prophetisches Live gemacht haben. It was so beautiful. Das war so wunderschön. People healed. Menschen wurden geheilt. Miracles happened. Wunder geschahen. I had a message yesterday from a woman said that prophetic word was exactly for me. Ich bekam gestern eine Nachricht von einer Frau, die sagte, das prophetische Wort war genau für mich. Es ging um eine Frau, die drei Kinder hat und das mittlere Kind macht ihr viele Probleme. And, anyhow, beautiful stories. Wunderschöne Geschichten. So, tomorrow, also morgen it'll be Daniel and me. Werden Daniel und ich hier sein. Thursday, Gracie. Und am Donnerstag Gracie. Next week we go back to normal. Und nächste Woche gehen wir zurück zum normalen Ablauf. Alright, let's start. Okay, fangen wir an. People all over the world are here. Thank you. Leute aus aller Welt sind hier, danke. Asia. Asien. Europe. Europa. All sorts of places. Alle möglichen Orte. And today is of course question and answers. Und heute sind also Fragen und Antworten. And the questions where it specifically says Debbie, I will pass them on to Debbie. Und bei den Fragen, bei denen explizit Debbie steht, werde ich an Debbie weitergeben. And then Debbie can choose to answer them or not to answer them. Und dann kann Debbie entscheiden, ob sie sie beantwortet oder nicht. That's what she's allowed to do. Diese Erlaubnis hat sie. Okay. Okay. This is, guys, something else. Leute, noch etwas. Sometimes there are way more questions we can answer. Manchmal gibt es viel mehr Fragen, als wir beantworten können. And only in my mentoring I commit myself to answer every question. Und nur in meinem Mentoring habe ich zugesagt, alle Fragen zu beantworten. Here we can't do that. Aber hier können wir das nicht tun. So I always try to choose the questions. Deshalb versuche ich immer, die Fragen herauszusuchen, that will help you, but also help everybody else. Die dir helfen, aber gleichzeitig auch allen anderen helfen. Some questions are so personal, they help nobody, just you. Manche Fragen sind so persönlich, sie helfen keinem, nur dir. So this is a very common question that people have. Das ist eine sehr häufige Frage, die Menschen haben. Ich möchte in ein anderes Land ziehen. Ist das eine Entscheidung, die ich treffen darf, oder muss ich das Gott entscheiden lassen? Also schau. Probably one of the number one questions people ask me. Das ist wahrscheinlich eine der häufigsten Fragen, die Menschen mir stellen. What does God want me to do? Was möchte Gott, dass ich tue? Where does he want me to live? Wo möchte er, dass ich lebe? Can I go where I want to, or do I have to go where he tells me to? Kann ich hingehen, wo ich will, oder muss ich dorthin gehen, wohin er mich schickt? It's very simple. Das ist ganz einfach. It all goes back to living a life of surrender. Es hat alles damit zu tun, dass du ein Leben der Hingabe führst. If you live a life of total surrender to Jesus. Wenn du ein Leben der vollkommenen Hingabe an Jesus führst, then do what you want. Dann tu, was du willst. Move to whatever country you want. Zieh in jedes Land, in das du ziehen willst. We spend so much time trying to ask God which country he wants us to move to. Wir verbringen so viel Zeit damit, Gott zu fragen, in welches Land wir ziehen sollen. Then we get confused. Dann werden wir verwirrt. in the end, we convince ourselves, God told us to go to that country, but it's only our own heart's desire. Und am Ende überzeugen wir uns selbst davon, dass Gott uns gesagt hat, wir sollen in dieses Land ziehen, obwohl es nur unser eigener Herzenswunsch war. Dann leiden wir unter schrecklichen Konsequenzen. Our religious mind blames God. Und unser religiöses Denken beschuldigt Gott dafür. So here's how I live my life. And this is what I see in the Bible too. Hier ist, wie ich mein Leben lebe, und ich sehe das auch so in der Bibel. Ich lebe ein völlig an Jesus hingegebenes Leben. Und dann mache ich, was ich will. Mach, was du willst. Er will, dass du dich entscheidest. Und wenn er will, dass du in ein bestimmtes Land gehst, dann wird er es dir sagen. Wenn er dir nichts sagt, dann liegt das daran, dass du selbst entscheiden sollst. Debbie sagt, sie hätte dasselbe gesagt. Collected. Wir sind verbunden, sagt Reinhard. Okay. Let me see this one. Yeah, that's a really good one. Das ist wirklich eine gute Frage. Wenn das Herz aufgrund von Religion wirklich durcheinander ist, können dann andere Bereiche deines Herzens rein sein? Once the heart is really messed up, filthy because of religion, can other parts of the heart be clean? That's a very good question. Das ist eine sehr knifflige Frage. Do you have an answer, baby? Willst du sie beantworten, Liebling? Noch nicht. It's coming. Debbie hat noch keine Antwort darauf. Das bedeutet, es kommt. Okay, we have an audience here. We could ask the audience. Okay, wir haben auch Zuschauer hier. Wir können die Zuschauer fragen. An Austrian friend who is very close to Jesus. Ein Freund aus Österreich, der sehr nah bei Jesus ist. So look. Also schau. Yes and no. Ja und nein. Because there can be an area of your heart that is really messed up and other areas of your heart that can be fixed. Denn es kann einen Bereich in deinem Leben geben, der völlig durcheinander ist und andere Bereiche deines Herzens können korrigiert sein. So yes, in a sense yes. Also ja, in gewisser Hinsicht ja. But if the way you describe it that the heart is totally messed up with religion, then probably every area of your life is messed up too. Doch in der Weise, wie du es beschreibst, dass das Herz vollkommen durcheinander durch Religion ist, dann ist wahrscheinlich jeder Bereich deines Lebens ebenfalls durcheinander. You know, for instance, zum Beispiel, my heart can be full of unbelief for healing. Mein Herz kann voller Unglauben für Heilung sein. Because of wrong religious belief that I've had. Wegen falschen religiösen Glaubenssätzen, die ich habe. But it can be full of faith for provision. Aber es kann voller Glauben für Versorgung sein. So, yes. Also ja. But if the whole heart is nothing but messed up with religion, it's very unlikely that there is anything good in your life. Aber wenn das ganze Herz völlig durcheinander gebracht wurde durch Religion, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es irgendetwas Gutes in deinem Leben gibt. Because Proverbs says, a crooked heart finds no good thing. Denn Sprüche sagt, ein verdrehtes Herz findet nichts Gutes. So, if your heart is so messed up, you don't even see the good things that are in your life. Wenn dein Herz also so durcheinander ist, dann siehst du die guten Dinge in deinem Leben gar nicht. Next one to the right. Die nächste Frage auf rechts. Wenn wir von Gott gebraucht werden, brauchen wir dann Glauben für Gegenschläge oder Rückschläge? If we are used by God, do we have to then face retaliation or kickback? So religion tells you, yes, you have to. Religion sagt dir, ja, das brauchst du. You know, oh, there's going to be a powerful conference. Be careful, you're going to have attacks of the devil. Du weißt schon, oh, das wird eine vollmächtige Konferenz. Sei vorsichtig, es wird Angriffe des Teufels geben. But you know, that's religion. Aber das ist Religion. The truth is, the devil doesn't like you and he doesn't like me. Die Wahrheit ist, der Teufel mag dich nicht und er mag mich nicht. So, it doesn't matter if I'm used by God or if I'm not used by God. Es ist egal, ob ich von Gott gebraucht werde oder ob ich nicht von Gott gebraucht werde. He doesn't like us. Er mag uns nicht. That's why we live a life that's watchful, so that he cannot do anything to us. Deshalb leben wir unser Leben wachsam, damit er uns nichts antun kann. The Bible says. Die Bibel sagt, that the shield of faith stops every single fiery dart of the enemy. Dass das Schild des Glaubens jeden feurigen Pfeil des Feindes stoppt. So if you live with your shield of faith, it's like always ready to be used. Wenn du also mit deinem Schild des Glaubens lebst, das jederzeit bereit ist, verwendet zu werden, don't worry about the devil. Dann mach dir keine Sorgen über den Teufel. Besides that, we shouldn't put focus on what he can do. We should put focus on what Jesus is doing. Außerdem sollen wir uns nicht auf das fokussieren, was er tun kann. Wir sollten uns darauf fokussieren, was Jesus tut. Celebrate his victory. Don't celebrate the devil's attacks. Feiere seinen Sieg. Feiere nicht die Angriffe des Teufels. Somebody has a doubt what the Church of the New Covenant looks like. Here. Somebody has a doubt what the Church of the New Covenant looks like. Jemand hat Zweifel, wie die Gemeinde im Neuen Bund aussieht. Well, we've just done a YouTube series. Go and watch it on YouTube. Wir haben gerade erst eine Serie in YouTube darüber gemacht. Schau dir das im YouTube-Kanal an. Let me see. What was here? Judas Salmo. I don't know if Judas was saved or not. You've got to figure out Jesus. Also, what's his that? Pretty dead. Well, the Bible just don't, so. Let me see. Oh, yeah, that's a good one. Oh, das ist eine gute Frage. This one here. Wie kann ich etwas verstehen, wenn mich niemand lehrt? How can I understand anything if nobody teaches me? Well, my dear friend, your question doesn't even make sense. Tja, mein lieber Freund, deine Frage macht noch nicht einmal Sinn. And I'll tell you why it doesn't make sense. Und ich sag dir, warum sie keinen Sinn macht. Because you're obviously following my Instagram. Denn du folgst mir offensichtlich auf Instagram. So, you've obviously been listening to me teaching you. Du hörst also offensichtlich zu, wie ich dich lehre. Obviously, somebody is teaching you because I'm teaching it. Also lehrt dich offensichtlich jemand, denn ich lehre dich. And you've been listening to my teaching? Und wenn du meinen Lehren zuhörst, well, then anything else I taught you to live close to Jesus and trust the Holy Spirit to be your teacher. Dann weißt du, dass ich mehr als alles lehre, lebe nahe an Jesus und vertraue darauf, dass der Heilige Geist dein Lehrer ist. It's not true that nobody's teaching you. Es ist also nicht wahr, dass dich niemand lehrt. From the moment you wake up to the moment you go to sleep, the Holy Spirit is waiting to let you teach it. No matter let him teach you. Vom Moment, wenn du aufwachst, bis zu dem Moment, in dem du schlafen gehst, wartet der Heilige Geist darauf, er wartet darauf, dich zu lehren. Lass zu, dass er dich lehrt. Die Frage ist also nicht, wie kann ich lernen, wenn niemand mich lehrt? Die Frage ist, bin ich belehrbar? Am I hungry? Bin ich hungrig? Nehme ich mir die Zeit, um mich mit meiner Bibel hinzusetzen und zu sagen, Heiliger Geist, bitte lehre mich. That's your heart attitude, you will be taught every day. Wenn das deine Herzenshaltung ist, wirst du jeden Tag gelehrt. But sometimes you just have to be aware, aber manchmal musst du dir einfach bewusst machen, that some circumstances are trying to teach you something. Dass auch manche Umstände versuchen, dir eine Lektion zu erteilen. So if you get in a difficult circumstance, wenn du also in schwierige Umstände kommst, you should just say, Lord, what are you trying to teach me in this? Wow. Dann solltest du einfach sagen, Herr, was möchtest du mir damit beibringen? It's also a way to learn. Das ist auch ein Weg, um zu lernen. Wow, it's very interesting because this person said, if nobody teaches me, so you're looking to a human teacher. Wow, das ist sehr interessant, denn diese Person sagt, niemand lehrt mich. Du suchst also einen menschlichen Lehrer. So with a teachable heart, you will learn what David just said. Doch mit einem belehrbaren Herz wirst du genau das lernen, was David gerade gesagt hat. Even through circumstances, God is there to be your teacher. Dass Gott selbst durch die Umstände dein Lehrer ist. Very sehr, sehr gut. Look, go to the very top right. Was ist eine wahre Ehe? What is a true marriage? Ephesians 5 tells us what true marriage is. Epheser 5 sagt uns, was eine wahre Ehe ist. A true marriage is Jesus and his bride, the church. Eine wahre Ehe ist Jesus und seine Braut, die Gemeinde. The only true marriage. Und das ist die einzige wahre Gemeinde. Every other marriage is not the true marriage. Jede andere Ehe ist keine wahre Ehe. So is my marriage to Debbie true? Ist meine Ehe mit Debbie wahr? No. Nein. If it would be true, it would last for eternity. Wenn sie wahr wäre, würde sie in alle Ewigkeit bestehen. But Jesus said in heaven, Debbie won't be my wife. Aber Jesus sagt, dass Debbie im Himmel nicht meine Frau sein wird. In heaven, I will be the wife of Jesus. Jesus will be my bridegroom. Im Himmel werde ich die Ehefrau von Jesus sein und Jesus wird mein Bräutigam sein. So when Ephesians 5 talks about marriage, Paul says, I tell you a secret. Wenn Epheser 5 über die Ehe spricht, sagt Paulus, ich erzähle euch ein Geheimnis. Und er sagt, das Geheimnis ist Jesus und die Gemeinde. Das ist die einzige wahre Ehe. Deshalb, wenn wir auf der Erde ausschauen nach der wahren Ehe und Befriedigung halten, werden wir immer enttäuscht sein. Jesus. If you focus on the only true marriage, Jesus and you, you'll never be disappointed. Aber wenn du dich auf die einzige wahre Ehe fokussierst, Jesus und du, dann wirst du nie enttäuscht werden. You can all this whole. You can go to the next page, yeah. Und das one. Und das answer this one. Yeah, we've answered that. Can I go to the next? Next one, yeah. How cute people are! Wie süß die Leute sind. Wie kann ich dich kennenlernen? How can I get to know you? It's very simple. Das ist ganz einfach. Come to my house and spend a month here. Komm in mein Haus und verbring einen Monat hier. That's how you get to know me. So kannst du mich kennenlernen. Und Debbie. The only thing is you have to join the line. Das einzige Problem ist, du musst dich in der Reihe anstellen. By the time it's your turn, wenn du an der Reihe bist, I think it will probably be 2125. Ich denke, es wird dann wahrscheinlich 2125 sein. If everybody wants to come stays a month, it takes about 100 years until it's your turn. Ja, wenn jeder, der kommen will, einen Monat bleibt, dann dauert es etwa 100 Jahre, bis du an der Reihe bist. Sorry. Aber wir werden alle im Himmel zusammen sein. Wir haben die Ewigkeit. Wir können dort zusammen Zeit verbringen. This is a very good one. Das ist eine sehr gute Frage. Sie ist von einem sehr guten Freund von mir. Jesus hat mich berufen, ein Pastor zu sein. Wie kann ich im neuen Bund handeln? Jesus called me to be a pastor. How can I act in the new covenant? Now look. Also schau. I cannot judge you. Ich kann dich nicht beurteilen. Which means I cannot make a judgment whether Jesus really called you or Jesus didn't call you. Das heißt, ich kann nicht beurteilen, ob Jesus dich wirklich berufen hat oder ob er dich nicht berufen hat. But one thing I can tell you. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Jesus did not call you to be a pastor how it is understood to be a pastor. Jesus hat dich nicht berufen, ein Pastor auf die Weise zu sein, wie es normalerweise verstanden wird. Because that's never what Jesus intended. Denn das hat Jesus niemals vorgehabt. Jesus never intended that one man called pastor is the leader of a church. That's not in the Bible. Jesus hat nie beabsichtigt, dass ein Mann namens Pastor der Leiter einer Gemeinde ist. Das ist nicht in der Bibel. So I'm going to give my friend a few thoughts here. Deshalb, mein lieber Freund, gebe ich dir hier ein paar Gedanken weiter. Number one, anybody who feels called to serve God. Nummer eins, für alle, die sich berufen fühlen, Gott zu dienen. In their understanding, it means I'm called to be a pastor. Bedeutet das nach Ihrem Verständnis, ich bin berufen, ein Pastor zu sein? Why is that what they think? Warum denken Sie das? Because that's the only opening for a job that the church gives. Weil das die einzige Jobmöglichkeit ist, die eine Gemeinde bietet. So God called you to serve him, the heart burns, you automatically think, oh, I have to be a pastor. Gott hat dich also berufen zu dienen, dein Herz brennt und du denkst automatisch, oh, ich muss ein Pastor sein. But of course that's not true. Aber natürlich stimmt das nicht. Secondly, zweitens, if Jesus is called to be a pastor, wenn Jesus dich berufen hat, ein Pastor zu sein, that means Jesus is your employer, not man. Dann bedeutet dies, dass Jesus dein Arbeitgeber ist, nicht Menschen. So you don't need man to invite you to be a pastor. Das heißt, du brauchst keine Menschen, die dich einladen, ein Pastor zu sein. Jesus, not man. Du dienst Jesus und nicht Menschen. Thirdly, drittens, what is even the purpose of pastors? Was ist überhaupt der Zweck eines Pastors? To equip the church so that the church can do the work, not so that you can do the work. Die Gemeinde auszurüsten, damit die Gemeinde die Arbeit tun kann, nicht damit du die Arbeit tust. So if anybody is a true pastor according to the description of the Bible and Jesus, wenn also jemand ein wahrer Pastor ist gemäß der Beschreibung in der Bibel und von Jesus, that pastor never has to care for the sheep. Dann muss sich dieser Pastor niemals um die Schafe kümmern. Doesn't that sound strange? Hört sich das nicht seltsam an? I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because if the pastor equips the church does the ministry, the sheep will take care of each other. Wenn der Pastor die Gemeinde ausrüstet, damit die Gemeinde den Dienst tut, dann kümmern sich die Schafe umeinander. And if the sheep don't take care of each other, the pastor didn't do a good job. Und wenn sich die Schafe nicht umeinander kümmern, hat der Pastor keine gute Arbeit geleistet. So, if I am a prophet and a teacher, wenn ich also ein Prophet und ein Lehrer bin, I need to come to total peace and understand that's what Jesus made me, therefore it's all in his hands. Dann muss ich in die vollkommene Ruhe kommen und verstehen, dazu hat mich Jesus gemacht, deshalb ist alles in seiner Hand. I just serve him, love him and live close to his heart. Ich diene ihm einfach, liebe ihn und lebe nah an seinem Herzen. When God told me to go to Bible school many years ago, als Gott mir sagte, dass ich in die Bibelschule gehen soll, vor vielen Jahren, thought, if I go to Bible school, then I'm gonna have to go to Africa, because that's what the culture of my time said to do. Dachte ich, wenn ich in die Bibelschule gehe, dann muss ich nach Afrika, denn die Kultur in meiner Zeit sagte, dass man das tun muss. So, the only thing you needed to go to Bible school for was because you were going to be a missionary in Africa. Der einzige Grund, warum man in die Bibelschule ging, war, wenn man ein Missionar in Afrika war. So, you have to be careful that you are not basing your decision on what you want to do, because that's what your culture has always told you, that that's the way to do it. Deshalb musst du vorsichtig sein, dass deine Entscheidung nicht auf dem basiert, was du tun willst, weil dir deine Kultur ständig sagt, dass man es so macht. In the end, I went to Bible school to meet him. Letztendlich ging ich in die Bibelschule, um Reinhard zu begegnen. And we didn't move to Africa. Und wir zogen nicht nach Afrika. I mean, we did become missionaries. Ich meine, wir wurden tatsächlich Missionare. But it is in a totally different way than I had ever imagined. Aber auf eine völlig andere Weise, als ich mir das jemals vorgestellt hatte. So you should at least be open to the Lord showing you what it is he wants you to do in this time, in this century, in this decade or whatever. Deshalb solltest du zumindest offen sein, damit dir der Herr zeigen kann, was du in dieser Zeit, in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrzehnt tun sollst. Because if he wants you to work for him, then you just ask, what do you want me to do for you? Denn wenn er möchte, dass du für ihn arbeitest, dann weiß er einfach, was du für ihn tun sollst. And a lot of times it usually has to do with the desires of your heart and not just to stand up in front and preach to people on Sunday or something like that. Yeah. Und sehr oft hat das normalerweise mit den Sehnsüchten auf deinem Herzen zu tun und nicht damit, dass du vor Menschen stehst und am Sonntag predigst. For example. Zum Beispiel. The first 100 years of the existence of the church in the New Testament. Und noch etwas, in den ersten 100 Jahren der Existenz der Gemeinde des Neuen Testaments. Something like a full-time pastor did not exist. Gab es so etwas wie einen vollzeitlichen Pastor nicht? That's a human invention. Das ist eine menschliche Erfindung. So it's not even not in the heart of Jesus, nor is it found in the Bible. Es ist also weder von Jesus noch findest du es in der Bibel. That's another thing you need to understand. Da ist noch etwas, das du verstehen musst. You know, Paul worked very hard with his own hands so that he could preach the gospel. Paulus hat sehr hart mit seinen eigenen Händen gearbeitet, damit er das Evangelium predigen konnte. So my advice to you would be. Mein Rat für dich wäre also. Find a job, work really hard, show Jesus that you're not lazy. Finde einen Job, arbeite wirklich hart, zeig Jesus, dass du nicht faul bist. And then trust Jesus that if he wants you to be serving as a pastor, he will have everything sorted out. Und dann vertraue Jesus, wenn er möchte, dass du als Pastor dienst, wird er alles klären. And last thing. Und das Letzte. Nobody should want to be a pastor in the way that we have it today. And I'll tell you why. Niemand sollte ein Pastor sein wollen, nicht auf die Weise, wie wir es heute haben. Und ich sage dir warum. In America alone, every single week. In Amerika alleine, jede Woche. Is it every week or every month? I think every week. Every week, 1,500 pastors quit because they're so frustrated. 1,500 per week. Kündigen 1,500 Pastoren, weil sie so frustriert sind. High depression rate. Hohe Depressionsrate. I think about 40% of them commit adultery. Ich meine, etwa 40% von ihnen begehen Ehebruch. Their life is in a mess. Why? Ihr Leben ist ein Chaos. Warum? Because they're doing something that God never intended for any human being to do. Weil sie etwas tun, was Gott niemals für irgendein menschliches Wesen beabsichtigt hat. So listen to Debbie's wise words. Also hör auf Debbies weise Worte. Ich habe noch etwas, sagt Debbie. More wise words. Sie hat noch mehr weise Worte. Okay, ein Wort sagt sie. A lot of times a key to your calling or what God wants you to do. When you quit? Your calling, a key to your calling. Sehr oft ist ein Schlüssel zu deiner Berufung beziehungsweise zu dem, was Gott von dir möchte. Like, for example, you walk by homeless people and every time you walk by there, your heart breaks because it hurts so much to see homeless people. Zum Beispiel gehst du an Obdachlosen vorüber und jedes Mal, wenn du vorbeigehst, bricht es dir das Herz, weil es so sehr schmerzt, diese obdachlosen Menschen zu sehen. It could be the Holy Spirit prompting you to do something to help them. Es könnte sein, dass der Heilige Geist dich auffordert, etwas zu tun, um ihnen zu helfen. Or war veterans. War veterans? War people who came back from the military. No, as war. Oder Kriegsveteranen. Or people who see orphans or kids on the street. Oder Menschen, die Waisen oder Straßenkinder sehen. Or women who've been abused. Oder Frauen, die missbraucht wurden. Or single mothers. Oder alleinerziehende Mütter. There's hundreds and hundreds of lists. Es gibt hunderte und aberhunderte Möglichkeiten. So if you have something that really is on your heart and every time it's like a deep pain when you are in that situation. Wenn etwas wirklich auf deinem Herzen ist und es jedes Mal ein tiefer Schmerz ist, wenn du in dieser Situation bist. It could be a sign that God wants to use you to do something. Pode ser in that area. Dann könnte es ein Zeichen sein, dass Gott dich gebrauchen will, um etwas in diesem Bereich zu tun. That's how Brazilian Kids Care started. So hat Brazilian Kids Care begonnen. Yeah, very good. That's true. Brazilian Kids Care didn't start with God calling us to be orphanage, but with us seeing the need. Sehr gut, das stimmt. Brasilien Kiske hat nicht damit begonnen, dass Gott uns berufen hat in ein Waisenhaus, sondern damit, dass wir die Not gesehen haben. Very good, sweetie. Sehr gut, Liebling. Oh, that's a really good one. Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich liebe sie. Können wir einen Durchbruch haben, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, oder reicht es aus, wenn man seine Sünden Jesus bekennt? Breakthrough when we confess our sins one to another, or is it enough to confess your sins to Jesus? Okay, I'm going to tell you what I believe, understanding from the Bible, from the New Testament. Okay, ich werde dir sagen, was ich nach meinem Verständnis des Neuen Testaments glaube. I believe it depends on the sin. Ich glaube, es hängt von der Sünde ab. But I believe that it is very important to confess your sin to one another. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, einander die Sünden zu bekennen. Very important. Sehr wichtig. And I will tell you why. Und ich werde dir sagen, warum. The evangelical church reacted against a Catholic doctrine that has truth in it, but is wrong. Die evangelische Kirche hat auf die katholische Lehre reagiert, in der Wahrheit enthalten ist, die aber dennoch falsch ist. And that means you confess your sins to the priest and the priest forgives you the sins. Nämlich, dass man die Sünde dem Priester bekennt und der Priester vergibt sie dir. So, what's the truth in it? Was ist die Wahrheit darin? The truth in it is, it's important to confess your sins to other human beings. Die Wahrheit ist, dass es wichtig ist, deine Sünden einem menschlichen Wesen zu bekennen. The wrong doctrine is that you need a priest to confess it to who will then forgive. Die falsche Lehre ist, dass man einen Priester braucht, dem man die Sünden bekennen kann und der dir dann vergibt. I'll give you two Bible verses. Ich gebe dir zwei Bibelverse. James chapter 5. Jakobus 5, 16. If you start to read from 15 through 18, you have the context. Wenn du von Vers 15 bis 18 liest, hast du den Kontext. It says, confess your sins to one another so that you will be healed. Dort steht, bekennt nun einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. So that's the first Bible verse. Das ist der erste Bibelvers. And the Bible tells us also in 1 John, und die Bibel sagt uns auch in 1. Johannes, that if we walk in the light, the way that God is in the light, wenn wir so im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, we will have fellowship with one another, haben wir Gemeinschaft miteinander, and the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. Und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. So what does it mean to walk in the light? Was bedeutet es, im Licht zu wandeln? The context is sin. Remember, that's the context. Der Kontext ist Sünde. Erinnere dich, das ist der Kontext. So if we keep sin hidden away in our hearts and just say to Jesus, Jesus, I'm so sorry I did this. Wenn wir nur innerlich in unserem Herz sagen, Jesus, das tut mir so leid. What's going to happen? Was passiert dann? We can't have true fellowship with one another. Wir können keine echte Gemeinschaft miteinander haben. There's always hidden areas in our life. Es gibt immer versteckte Bereiche in unserem Leben. Now, nun. Does it mean every single personal private sin I confess to everybody? Bedeutet dies, dass ich jede einzelne Sünde, die ich begehe, allen bekenne? No. Nein. If it's a sin that is just me, that nobody else knows, I've done by myself somewhere alone, I need to fix it with God. Wenn es eine Sünde ist, die nur mich betrifft, die ich alleine begangen habe, dann muss ich das mit Gott bereinigen. Und wenn ich sage, es mit Gott bereinigen, dann hat Jesus das bereits am Kreuz gelöst. Doch von meiner Seite aus ist es nicht gelöst. So don't ask God for forgiveness, but I confess my sin. Deshalb bitte ich nicht um Vergebung, sondern ich bekenne meine Sünde. Why? Warum? So that my conscience now is clean and I have boldness before God. Damit mein Gewissen jetzt rein ist und ich Kühnheit vor Gott habe. So, look. Also schau. But any moment my sin affects any other human being. Doch in dem Moment, in dem meine Sünde irgendein menschliches Wesen beeinflusst, it's not enough to confess it to God. Reicht es nicht, sie nur Gott zu bekennen. Why? Warum? Because now other people are affected. I need their forgiveness too. Weil nur noch andere Personen betroffen sind und ich brauche auch ihre Vergebung. Let's imagine I act inappropriate towards Debbie. Stellen wir uns vor, ich würde mich Debbie gegenüber unangemessen verhalten. I'm in the kitchen. Ich bin in der Küche. 6 bis 7 Personen aus unserem Haus stehen dort. And I yell at Debbie angrily and very inappropriate. Und ich schreie Debbie ärgerlich und sehr unangemessen an. And then I realize, oh, that's wrong. Und dann stelle ich fest, oh, das ist falsch. It's not good enough to confess it to God. Es reicht nicht aus, wenn ich es Gott bekenne. I have sinned against God because he told me not to do this, so I sinned against him. Ich habe gegen Gott gesündigt, weil er mir gesagt hat, dass ich das nicht tun soll, also habe ich gegen ihn gesündigt. And also sinned against Debbie. Aber ich habe auch gegen Debbie gesündigt. And against everybody else who was in the room. Und gegen jeden, der im Raum war. Because in front of the room, in front of everybody, I showed pride and inappropriate behavior. Denn vor all diesen Leuten zeigte ich Stolz und ein unangemessenes Verhalten. So who do I confess the sin? Wem bekenne ich also diese Sünde? I need to get everybody who was in the room together. Ich muss jeden, der im Raum war, zusammenbringen. And then the guys, I've sinned. Und dann sage ich, Leute, ich habe gesündigt. I treated Debbie wrong. Ich habe Debbie falsch behandelt. I said, Debbie, I'm so sorry, please, will you forgive me? Ich sage zu Debbie, das tut mir so leid, bitte vergib mir. And I also confess it to the others in the room. Und ich bekenne es auch zu den anderen Personen im Raum. Public sin needs to be confessed publicly. Öffentliche Sünden müssen öffentlich bekannt werden. Always needs to be fixed with the people that have been affected by the sin. Sie müssen immer mit den Personen bereinigt werden, die von der Sünde beeinflusst wurden. But I also think in a different, something totally different I was thinking. Ich dachte noch an etwas ganz anderes. For example, if you're struggling with some sin and you sort of just can't seem to get the victory over it after you've confessed it so many times to God. Zum Beispiel, wenn du mit einer Sünde kämpfst und scheinbar einfach keinen Sieg darüber erlangen kannst, nachdem du es Gott so oft bekannt hast. I think then that's when you need to bring it into the light and like expose it by confessing it to somebody else. Dann denke ich, dass du es ins Licht bringen und offenlegen musst, indem du es jemandem anderen bekennst. I think as long as it keeps your secret between you and God, your secret sin or whatever, then it's in the dark and the devil still has like a little foothold in there. Und ich denke, solange es ein Geheimnis zwischen dir und Gott bleibt, deine geheime Sünde sozusagen, dann ist es im Dunkeln und der Teufel hat immer noch ein bisschen den Fuß in der Tür. So when you expose it, you take some of his, you take his power. Doch wenn du sie aufdeckst, dann nimmst du eher die Macht. I'm going to tell you a story to this. Ich erzähle euch eine Geschichte dazu. Denn ich kenne hunderttausende Menschen und ihr könnt nicht herausfinden, wer diese Person ist. But last year I got a message or phone call. I don't remember long message. I don't remember it's phone call or message. Aber letztes Jahr erhielt ich eine lange Nachricht oder einen Anruf. Das weiß ich nicht mehr, aber eine sehr lange Nachricht. And this person said to me, Reinhard, I'm in a very desperate situation. Und diese Person sagte zu mir, Reinhard, ich bin in einer sehr verzweifelten Lage. Man is married and has children. Dieser Mann ist verheiratet und hat Kinder. And he said, I'm sorry, but I'm going to prostitute today. Und er sagte, es tut mir leid, aber ich gehe heute zu einer Prostituierten. He said, I'm sorry, I can't overcome this temptation. Er sagte, es tut mir leid, ich kann diese Versuchung nicht überwinden. I've gone onto the internet and looked at some things that I couldn't resist. Ich bin ins Internet gegangen und habe mir Dinge angeschaut und ich konnte nicht widerstehen. And I already made the appointment with the prostitute. Und ich habe bereits einen Termin mit einer Prostituierten gemacht. And I don't know what to do. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. I did everything to try not to go, but I can't. Ich habe alles versucht, um nicht hinzugehen, aber ich kann es nicht. I was overwhelmed. Ich war überwältigt. I thought, what am I going to do? Ich dachte, was soll ich jetzt tun? It's like, fly there, grab this person by the neck and lock it into a private room. What am I gonna do? Soll ich dorthin fliegen und diese Person am Kragen packen und ihn in ein Einzelzimmer einsperren? I said, you know, I can only pray for you. Ich sagte, ich kann nur für dich beten. Do you know this man never went to a prostitute? Am Ende ging der Mann nie zu einer Prostituierten. Not because of my prayer. Nicht wegen meinem Gebet. Because he brought it to the light. Sondern weil er es ans Licht gebracht hatte. He told me, when I confessed this to you, brought it to the light, that power was broken and I didn't have that inner urge anymore to have to go to prostitute. Er erzählte mir, als ich es dir bekannte und es ans Licht brachte, war diese Macht gebrochen. Ich hatte nicht mehr diesen inneren Zwang, dass ich zu einer Prostituierten gehen musste. Light is the kingdom of God. Darkness is the kingdom of the devil. Licht ist das Reich Gottes. Finsternis ist das Reich des Teufels. Confess your sins. Bekenne deine Sünden. But a last warning. Doch eine letzte Warnung. Of course, if your sins are public, you have to confess them public. Natürlich, wenn deine Sünden öffentlich sind, dann musst du sie öffentlich bekennen. But if they get between two people, don't confess it to everybody, because people will use it against you, unfortunately. Mm. Aber wenn sie zwischen zwei Personen war, dann bekenne sie nicht jedem, denn die Leute werden das gegen dich verwenden, leider. They will. Sie werden es tun. But I'd rather have things used against me than keep things hidden. It's very dangerous. Dennoch ist es mir lieber, wenn Dinge gegen mich verwendet werden, als wenn es Dinge gibt, die ich verberge. Das ist sehr gefährlich. You also need to be careful who you confess it to. Und du musst auch vorsichtig sein, wem du sie bekennst. Because sometimes I've heard stories of people who confess things to somebody they thought was a good friend, and then they went and told a bunch of people their secret sins that they were bringing into the light. Manchmal habe ich Geschichten von Menschen gehört, die Dinge einer Person bekannt haben, die sie als guten Freund betrachtet hatten, und dann erzählten sie einer ganzen Reihe von Leuten deren geheime Sünden, die sie ins Licht gebracht haben. You know, this morning in my devotional, in my time with Jesus, I read this. Heute Morgen habe ich in meinem Andachtsbuch in meiner Zeit mit Jesus Folgendes gelesen. What has been said in the secret will be pronounced from the rooftops. Was im Verborgenen gesprochen wurde, wird von den Dächern ausgerufen. So, I have a question. Deshalb habe ich eine Frage. What do you prefer? Was magst du lieber? You yourself shout out the mess in your heart or let other people pronounce it from the rooftops? Wenn du selbst das Chaos in deinem Herzen hinausrufst oder wenn andere es von den Dächern ausrufen. I prefer to do it myself. Ich persönlich mache das lieber selbst. What's the last one there? When the money is so much for yourself. Because when you ex a lot for yourself. Oh, so how do you deal with when you're totally self-focused? Like, narcissism? Yeah. When you demand so many things, you want to be perfect in everything. Okay. Can I go to the next one? Yeah, go to the next one. Hang on. This one here? Okay, yes. Let's read this. Do you have an encouragement word for the ones in the earthquake region in Turkey? Hast du ein ermutigendes Wort für die Menschen in der Erdbebenregion in der Türkei? Okay. First of all, okay, zuerst einmal, I did not know that there was an earthquake in Turkey until you sent a message to us. Wusste ich gar nicht, dass es ein Erdbeben in der Türkei gab, bis du uns eine Nachricht geschickt hast. Yeah, huge earthquake. 10 cities destroyed. Ja, es gab ein riesiges Erdbeben. 10 Städte wurden zerstört. And that's why I didn't know. Und ich sage dir, warum ich es nicht wusste. Because I woke up on January 1st of this year after having New Year's Eve in Austria. Denn ich wachte am 1. Januar diesen Jahres auf, nachdem ich den Neujahrsabend in Österreich verbracht hatte. And I had a really strong sense in my spirit. Und ich hatte ein wirklich starkes Empfinden in meinem Geist, to stop everything that could possibly draw me away from intimacy with Jesus. Mit allem aufzuhören, was mich möglicherweise von der Intimität mit Jesus wegziehen könnte. It was very, very strong. Es war sehr, sehr stark. So I meditated throughout the day. Also meditierte ich den ganzen Tag lang darüber. Und ich beschloss, dass ich keine Nachrichten mehr anhöre, keine Nachrichten lese, auch keine Überschriften, gar nichts. Because it draws my heart away from Jesus. Denn das zieht mein Herz weg von Jesus. It fills my heart with fear, worry about the future, all sorts of stuff. I don't want to be there. Es füllt mein Herz mit Angst, Sorgen vor der Zukunft, all diese Dinge, die ich nicht haben möchte. So I didn't know there was an earthquake. Deshalb wusste ich nicht, dass es ein Erdbeben gab. But let me tell you something. Doch ich will dir etwas sagen. It's going to get much worse. Es wird noch viel schlimmer werden. I know that's not a nice word of encouragement, but it's going to get much worse. Ich weiß, das ist kein nettes Wort der Ermutigung, aber es wird noch viel schlimmer werden. All over the world, the darkness is going to get much, much darker. Überall auf der Welt wird die Finsternis noch viel, viel dunkler werden. So the only words of encouragement that I can think of. Deshalb sind die einzigen Worte der Ermutigung, die mir einfallen, folgende. The greatest darkness, the most horrific earthquake, is the greatest opportunity for us, the children of the light. Die größte Finsternis, das schrecklichste Erdbeben, ist die größte Gelegenheit für uns, die Kinder des Lichts. Why? Warum? All around us, everything is shaking. Wenn alles um uns herum erschüttert wird, and natural earthquakes only sign of the spiritual shakings. Und natürliche Erdbeben sind nur Zeichen des geistlichen Bebens. The Bible says first the natural, then the spiritual. Die Bibel sagt, zuerst das Natürliche, dann das Geistliche. So, what is happening right now? Was passiert also im Moment? We're entering a season where everything in the spiritual world is going to be shaken. The church, everything. Wir kommen in eine Zeit hinein, in der alles in der geistlichen Welt um uns herum erschüttert wird. Die Gemeinde, alles. Hebrews says this must happen. Der Hebräerbrief sagt, das muss passieren. So that the unshakable kingdom of God, which belongs to us, can be finally manifested. Damit sich das unerschütterliche Reich Gottes, das uns gehört, endlich manifestieren kann. Even though it's horrible and sad when precious people die in earthquakes. Auch wenn es schrecklich und traurig ist, wenn kostbare Menschen bei Erdbeben sterben. We have to say, Lord, now I will show everybody around me that my life is not shaken because it's founded on Jesus alone. Müssen wir sagen, Herr, jetzt werde ich jedem um mich herum zeigen, dass mein Leben nicht erschüttert ist, weil es auf Jesus alleine gegründet ist. Lass dich nicht auf die Debatte ein, warum Gott das zugelassen hat, denn das hat nichts mit Gott zu tun. The earth is man's. Die Erde gehört dem Menschen. We've exploited it and destroyed it. Wir haben sie ausgebeutet und zerstört. Right in this shaking, you need to stand up, my friend, and say, I am not shaken. Mitten in dieser Erschütterung musst du aufstehen, mein Freund, und sagen, ich bin nicht erschüttert. Jesus is my life, Jesus is my strength, Jesus is my security, Jesus is my everything. Jesus ist mein Leben, Jesus ist meine Stärke, Jesus ist meine Sicherheit, Jesus ist mein Alles. Share the love and the gospel with people affected by the earthquake. Und teile die Liebe des Evangeliums mit Menschen, die von diesem Erdbeben betroffen sind. Okay, you can, if you want to, you can choose it. Can you? Sure, if you want. Debbie can choose too, you know, if you want to. Go ahead, read it. She chose one. Wie müssen wir uns in diesen letzten kommenden Tagen verhalten bzw. handeln? Stehen wir kurz vor dem Ende? How do we have to behave or act in these last, coming days? Are we close to the end? Of course we are close to the end. Natürlich stehen wir kurz vor dem Ende. If you read all of the signs in the Bible that are spoken before the end comes, we are close to the end. Wenn du alle Zeichen in der Bibel liest, die vor dem Ende kommen sollen, dann sind wir dem Ende nahe. So how do we have to act? Wie müssen wir also handeln? And I will tell you exactly how. Ich sage dir genau wie. Whenever we are in a crisis, we have to act opposite to the crisis. Wann immer wir in einer Krise sind, müssen wir entgegengesetzt zu der Krise handeln. For instance, zum Beispiel in darkness, in Dunkelheit, which is a crisis, und das ist eine Krise, we let the light of Jesus shine. Lassen wir das Licht von Jesus leuchten. In fear, in Angst, we act by faith. Handeln wir im Glauben. In confusion, in Verwirrung, we act trusting God. Handeln wir, indem wir Gott vertrauen. So look 1 Timothy chapter, I believe it's chapter 3. Schau 1. Timotheus 3 an, glaube ich. I'm not sure if it's 1 Timothy 3 or 2 Timothy 3. Ich bin nicht sicher, ob es 1. oder 2. Timotheus 3 ist. It's either one of those. Eines davon. And it says this. Und dort steht, in the last days, terrible times will come. In den letzten Tagen werden schreckliche Zeiten kommen. People will be lovers of self. Menschen werden sich selbst lieben. They don't listen to anybody. Sie werden auf niemanden hören. They will love money more than anything else. Sie werden Geld mehr als alles andere lieben. Love pleasure more than love God. Sie werden das Vergnügen mehr als Gott lieben. So you read through all the things that Paul said will come in the last days. Du liest also all diese Dinge, von denen Paulus sagt, dass sie in den letzten Tagen kommen werden. They act opposite. Und dann handelst du entgegengesetzt. Instead of being selfish, you are selfless. Das heißt, anstatt selbstsüchtig zu sein, bist du selbstlos. Instead of loving money, you love people and use money. Anstatt Geld zu lieben, liebst du Menschen und benutzt das Geld. Instead of loving pleasure, you love God. Anstatt das Vergnügen zu lieben, liebst du Gott. In a crisis, you always act opposite to what the crisis demands. In einer Krise handelst du immer im Gegensatz von dem, was die Krise fordert. Immer. At least that's how Christians are supposed to act. Auf diese Weise sollten Christen handeln. Get that in choose one. I don't even understand what the English. They are talking about the earthquake. That's a good. Should I be answering? I don't know. Mm-hmm. She doesn't know. Okay. Can I go to the next one? Sure. Can I keep going? Unless you want to answer, you can answer that one because you. Which one? Everybody always wants to know that. Apology. Okay, let's answer this one. Okay, beantworten Sie diese Frage. Kann ich meine Errettung verlieren? Can I lose my salvation? No. Nein. Does it mean once saved, always saved? Bedeutet das einmal gerettet, immer gerettet? No. Nein. You can't lose your salvation. Du kannst deine Errettung nicht verlieren. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. The moment you can lose your salvation, it makes your salvation. It makes the cross basically ineffective. In dem Moment, in dem du deine Errettung verlierst, macht dies das Kreuz im Grunde genommen unwirksam. The Bible says, die Bibel sagt, that we have an eternal salvation because of Jesus, not because of us. Dass wir eine ewige Errettung haben wegen Jesus, nicht wegen uns. So if you carefully study the book of Hebrews, wenn du den Hebräerbrief sorgfältig studierst, you will find out that salvation depends on the finished work of Jesus Christ, not on us. Wirst du entdecken, dass Errettung vom vollbrachten Werk des Kreuzes abhängig ist, nicht von uns. Now, nun, if it depends on Jesus, what's my part? Wenn es von Jesus abhängt, was ist dann mein Anteil? My part is to believe and to continue to believe until the very end. Mein Anteil ist zu glauben, und zwar bis zum Schluss zu glauben. So you can't lose your salvation, but you can give up your salvation. Du kannst deine Errettung also nicht verlieren, aber du kannst deine Errettung aufgeben. You can stop following Jesus. Du kannst aufhören, Jesus zu folgen. Du kannst beschließen, ich gehe weg vom christlichen Glauben. Paul tells us in the Colossians, Paulus sagt uns im Kolosserbrief, our salvation is only sure if we continue in the faith. Dass unsere Errettung nur dann sicher ist, wenn wir am Glauben dranbleiben. It's by faith. Es ist durch Glauben. We have to continue walking the Jesus word is enough to give you salvation. Das heißt, du musst immer weiter glauben, dass das Werk Jesu genug ist, um dir Errettung zu geben. God will respect your choice. Gott wird deine Entscheidung respektieren. You can turn your back on God. Yes, you can. Du kannst Gott den Rücken kehren. Ja, das geht. That means you have walked away from your salvation. You haven't lost it. Das bedeutet, du bist von deiner Errettung weggegangen. Du hast sie nicht verloren. Okay, diese Frage ist auf Polnisch. Ich kann kein Polnisch sprechen. Ist die beste Art, wie ich Fürbitte für das Leben meines Bruders machen kann, ein Gebet wie das Gebet im Neuen Bund? Is the best way that I can do intercession for the life of my brother? Is it a prayer like the prayer of the new covenant? Look. Schau. I don't believe in intercession. Ich glaube nicht an Fürbitte. Not the way the church teaches it. Nicht auf die Weise, wie die Kirche das lehrt. And I tell you why I don't believe it. Und ich sage dir, warum ich es nicht glaube. Because I don't find it in the New Testament. There is no doctrine about it. Ich finde es nicht im Neuen Testament. Es gibt keine Lehre darüber. The Bible says the Holy Spirit intercedes for us and Jesus intercedes for us. Die Bibel sagt, der Heilige Geist bittet für uns und Jesus bittet für uns. Because intercession means that I have to put effort into convincing God that he saves my brother or changes my brother or gets him out of the mess. Und Fürbitte bedeutet, dass ich mich anstrengen muss, um Gott davon zu überzeugen, dass er meinen Bruder rettet oder ändert oder dass er ihn aus dem Schlamassel zieht. God doesn't have to be convinced to do anything in the life of your brother. Gott muss nicht überzeugt werden, um irgendetwas im Leben deines Bruders zu tun. Tell you what my biggest problem is with intercession. Lass mich dir erklären, was mein größtes Problem mit Fürbitte ist. We use intercession to manipulate God, to manipulate our brother. Wir verwenden Fürbitte, um Gott zu manipulieren, damit er unseren Bruder manipuliert. So my brother is drug addict. Mein Bruder ist drogenabhängig. That's his choice. Das ist seine Wahl. I don't like his choice. Aber mir gefällt seine Wahl nicht. I don't like to watch his life destroyed. Es gefällt mir nicht, dass er sein Leben zerstört. So, since I don't like it, und weil ich es nicht mag, but I can't change it, aber nicht ändern kann, because I've already told him, hey, don't do that, it destroys your life. Denn ich habe ihm bereits gesagt, mach das nicht, es zerstört dein Leben. What am I gonna do? Was mache ich dann? I refuse to accept his choice. Ich weigere mich, seine Wahl zu akzeptieren. I talk to God. Ich spreche mit Gott. Tell God to do something in the life of my brother. Und sage Gott, dass er etwas im Leben meines Bruders tun soll, the brother will stop doing what he's doing. Damit mein Bruder damit aufhört, das zu tun, was er tut. See, God doesn't act like this. Siehst du, Gott handelt so nicht. The brother wants to take drugs, God will not stop him. Wenn dein Bruder Drogen nehmen will, wird Gott ihn nicht aufhalten. Wenn Gott jeden Menschen auf der Erde dabei stoppen würde, wenn sie etwas tun, was falsch ist, dann wäre die Welt ein perfekter Ort. God didn't stop Adam and Eve from sinning. Gott hat Adam und Eva nicht daran gehindert zu sündigen. He respected their choice. Er respektierte ihre Entscheidung. So never use prayer to manipulate God to try to get people to do what you want to happen. Also verwende Gebet niemals dazu, um Gott zu manipulieren, weil du Menschen dazu bringen willst, das zu tun, was du möchtest. So then what shall we pray? Was sollen wir dann beten? What we should pray is the prayer of the Apostle Paul. Was wir beten sollen, ist das Gebet des Apostel Paulus. That the eyes of the heart would be enlightened. Dass die Augen ihres Herzens erleuchtet werden. So they would see. Dass sie sehen werden. See, once your brother truly sees, honestly, truly sees, siehst du, wenn dein Bruder wirklich sieht, wirklich wahrhaftig sieht, he will make a choice. Wird er eine Entscheidung treffen. Continue with his life and have the consequences or not continue. Er wird mit seinem Leben weitermachen und die Konsequenzen tragen müssen oder er wird nicht weitermachen. People who do things because other people have pushed them into it and pressurized them, they will regret it and then they go back to the old habits anyhow. Menschen, die etwas tun, weil andere Personen sie dazu gedrängt und genötigt haben, werden es irgendwann bereuen. Dann kehren sie ohnehin wieder in die alten Gewohnheiten zurück. So love your brother. Also lieb deinen Bruder. Accept his choice. Akzeptiere seine Entscheidung. If he's underage, of course his parents are responsible for him, not you. Natürlich, wenn er minderjährig ist, sind seine Eltern für ihn verantwortlich, nicht du. Sorry. Tut mir leid. Ich weiß, du wolltest eine andere Antwort bekommen, aber ich kann dir keine geben. How do you do all for Jesus with taking his strength and not your own? Wie kann man alles für Jesus tun, indem man seine Kraft nutzt und nicht die eigene? What do you think, sweetie? Was denkst du, Liebling? Okay, she doesn't know it, but she will know. Okay, sie weiß es nicht, aber sie wird es wissen. Nein. Look. Schau. First of all, zuerst einmal, you have to stop doing things for Jesus. Musst du aufhören, Dinge für Jesus zu tun. That's my biggest secret. Das ist mein größtes Geheimnis. Because every time we do something for Jesus, denn jedes Mal, wenn wir etwas für Jesus tun, it goes back to you. Fällt das wieder auf dich zurück. You will feel overwhelmed. Du wirst dich überwältigt fühlen. You will feel too weak. Du wirst dich zu schwach fühlen. You will try to work very hard to make sure you do everything right for Jesus. Du wirst versuchen, hart zu arbeiten, um alles richtig zu machen für Jesus. You have to learn the secret, stop doing absolutely anything for Jesus. Deshalb musst du dieses Geheimnis lernen. Hör auf, irgendetwas für Jesus zu tun. Reinhard, the Bible says, whatever you do it for the Lord. Aber Reinhard, die Bibel sagt, was immer du tust, tu es für den Herrn. Jesus said that my father works, I have to work too. Jesus sagte, mein Vater wirkt und ich muss ebenfalls wirken. Paul said in 1 Corinthians 15:10 that I work harder than anybody else. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 10, ich arbeite härter als jeder andere. Doch all diese Schriftstellen sind aus dem Kontext der ganzen Bibel genommen worden. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte in, John 14. In Johannes 14. He said, the works, the words I speak, they're not my own. Er sagte, die Worte, die ich rede, sind nicht meine eigenen Worte. Es sind die des Vaters. Und schau, was er danach sagte. Der Vater tut die Werke durch mich. Jesus sagte also, ihr glaubt mir aufgrund der Werke, die ich tue. Aber im selben Kontext sagt er, dass er die Werke gar nicht tut. Actually, I told you, believe me, because I do, but in reality, I don't do. Eigentlich sagt er, ich habe euch gesagt, glaubt an mich, weil ich sie tue, aber in Wirklichkeit tue ich sie nicht. It's the Father who does it through me. In Wirklichkeit ist es der Vater, der sie durch mich tut. So stop doing anything for Jesus. Also hör auf, irgendetwas für Jesus zu tun. Live surrender. Lebe hingegeben. Say, Jesus, work through me. Und sage, Jesus, wirke durch mich. Preach through me. Predige durch mich. Teach through me. Lehre durch mich. Fill a stadium through me. Füll ein Stadion durch mich. Work through me. Wirke durch mich. The moment you try to work for him, you will be overwhelmed. In dem Moment, in dem du versuchst, für ihn zu arbeiten, wirst du überwältigt sein. Even if you keep confessing, I can do everything through Christ who strengthens me, you will still be overwhelmed. Selbst wenn du immer zu bekennst, ich kann alles tun durch Christus, der in mir wirkt, du wirst trotzdem überwältigt sein. But the moment you surrender. Doch in dem Moment, in dem du dich hingibst, Lord, what is it you would like to do through me today? Und sagst, Herr, was möchtest du durch mich wirken heute? Here is my mouth. Hier ist mein Mund. Here is my ears. Hier sind meine Ohren. Here are my eyes. Hier sind meine Augen. Here are my head. Hier sind meine Hände. You can use it. Du kannst sie gebrauchen. Wirst du eine Menge Dinge für Jesus tun, die Jesus in Wirklichkeit durch dich tut? How does it sound to you? Wie klingt es für dich, sagt Reinhard. Debbie sagt, ich hätte das auch gesagt. Siehst du, ich hätte sie dir geben sollen, eigentlich jede Frage. Look, I'm gonna go back to last week's question because there was some specifically for Debbie. Debbie wasn't here last week. Ich gehe jetzt zurück zu den Fragen von letzter Woche, denn da waren welche speziell für Debbie. Aber Debbie war nicht hier letzte Woche. Ich weiß aber nicht, ob ich sie beantworten kann. Selbstverständlich, Jesus kann sie durch dich beantworten, mein Liebling. Wir haben nur noch 4 Minuten. Eine geht schon noch. Nein, ich muss gehen. Ich finde nur eine für dich, Baby. Schau, das ist speziell für Debbie. Hola, Debbie. Hallo Debbie, ich würde gerne wissen, ob ich für einen engen Freund, der abhängig ist, noch weiter beten und ihm helfen muss. Debbie, I would like to know that if I have to continue to pray and help a close friend who is addicted. Didn't you just answer that? Hast du das nicht vorhin beantwortet? Do you have to continue to pray for and help a friend that's addicted? Nein, muss ich noch weiter für einen Freund beten und ihm helfen, obwohl er abhängig ist? Ich weiß es nicht. Debbie doesn't know. Okay, Debbie weiß es nicht. I'm sorry. Tut mir leid. That's okay. Das ist okay. The answer is, you choose what you do. Die Antwort ist, du entscheidest, was du tun willst. That's a simple answer. Das ist eine einfache Antwort. The answer is, ask Jesus, not Debbie. Die Antwort ist, frag Jesus, nicht Debbie. No standard answer to this. Denn es gibt keine Standardantwort darauf. It could be that Jesus said, stop it and let them suffer the consequences, or it could be that Jesus says, do something. Es könnte sein, dass Jesus sagt, hör damit auf und lass ihnen die Konsequenzen erdulden. Oder es könnte sein, dass Jesus sagt, mach etwas. We finish with this last question. Wir enden mit dieser letzten Frage. Debbie, rätst du uns, eine Hormonbehandlung zu machen? Wie hast du es durch die Menopause geschafft? Do you advise us to use hormonal treatment? How did you make it through menopause? Wow. Yeah, well, mm-hmm. until your faith reaches the point where you don't need any medical intervention. Bis dein Glaube den Punkt erreicht, an dem du keine medizinische Intervention mehr brauchst. If you are suffering, then you do need some hormones and some help. Und wenn du tatsächlich leidest, dann brauchst du ein paar Hormone und Hilfe. I would try to stay as natural as possible. Ich würde versuchen, so natürlich wie möglich zu bleiben. Try to do the natural hormone things. Versuche, die natürlichen hormonellen Dinge zu tun. I mean, diet and exercise and natural hormones, like things that are in nature. Also Ernährung und Sport und natürliche Hormone, also Dinge, die es in der Natur gibt. Also fontes naturais que você pode encontrar de hormônio. But I was going to say I suffered a lot in menopause, but I didn't. I think he suffered more. Aber ich würde sagen, dass ich sehr in der Menopause gelitten habe, aber das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, Reinhard hat mehr gelitten. So, you should ask the question to Debbie, so. You should ask the question to me. Also stell die Frage nicht Debbie, du musst die Frage mir stellen. If you said Reinhard, do you recommend, I would say yes, yes, yes, as much as you can, overdose yourself. Wenn du gefragt hättest, Reinhard, dann hätte ich gesagt, ja, ja, ja, so viel wie du kannst, gib dir die Überdosis. Yeah, back on overdose, Jay. Back on overdose. Listen to me. Hör zu. When my mom went through menopause, I was a teenager. Als meine Mama durch die Menopause ging, war ich ein Teenager. My mom is very sweet, but I suffered so much. Meine Mutter war wirklich nett, aber ich litt so sehr. I thought, what did I do to deserve that? Ich dachte, was habe ich getan, um das zu verdienen? And then, und dann I had to relive it again. Hast du geheiratet, sagt Debbie. Musste ich das noch einmal erleben, sagt Reinhard. First with my mother-in-law, I experienced episodes of her. Zuerst mit meiner Schwiegermutter, ich erlebte Situationen mit ihr. Well, this beautiful girl. Und dann mit diesem wunderschönen Mädchen. But I agree with Debbie. Aber ich stimme mit Debbie überein. I mean, when Debbie said to me, I don't want to take any of these medical hormones, I applauded her. Ich meine, als Debbie zu mir sagte, ich möchte keine von diesen medizinischen Hormonen nehmen, applaudierte ich ihr. Because the side effects are really bad. Denn die Nebenwirkungen sind wirklich schlimm. So what did Debbie do? Was tat Debbie also? She trusted Jesus. Sie vertraute Jesus. She changed her diet. Sie änderte ihre Ernährung. She exercised. Sie machte Sport. And she took natural hormones. Und sie nahm natürliche Hormone. And honestly, it helped her a lot. Und ehrlich, es hat ihr viel geholfen. And me too. Und mir auch. Und uns allen. Das war die falsche Frage. Hey Leute, danke vielmals. Morgen findet ein Live mit Daniel und mir statt. Und am Donnerstag dieses Mädchen und ich. Prophetisches Live, bei dem wir nichts anderes tun, als zu prophezeien und Heilung freizusetzen. Es ist gut, dass Debbie wieder da ist, nicht wahr? Lass mich nur noch kurz sagen, wenn du wirklich denkst, dass du Hormone nehmen musst, fühl dich nicht verdammt, tu, was immer am besten für dich ist. Yes. Ja. Get better. With God or with medicine? Just get better. Es wird besser werden, mit Gott oder mit den Medikamenten, es wird einfach besser. While you're taking your hormones, work on your faith. Und während du deine Hormone nimmst, arbeite an deinem Glauben. But don't live with fake evangelical religious faith. Aber leb nicht mit einem falschen evangelikal-religiösen Glauben. Ich glaube, im Namen Jesu, ich glaube. It's something you want, but your heart doesn't really. Es ist etwas, das du möchtest, aber dein Herz glaubt es eigentlich nicht. And everybody around you suffers. Und jeder um dich herum leidet. If you truly believe, it will have results. And if you don't truly believe, like Debbie said, rock on your heart, but for heaven's sake, do something, please. Wenn du wirklich glaubst, wird es Auswirkungen haben. Wenn du nicht wirklich glaubst, dann tu, was Debbie sagte. Arbeite an deinem Herzen und tu um Himmels Willen etwas, bitte. While you rock on your heart. Während du daran arbeitest. Thank you. Danke. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.